Yeah, es ist wieder mal so weit. Wir sind wieder da. Alle schreien Hu, Hu, Hu, Hurra. Das Hate Mamba 2 ist endlich da. JKB, Scott und ich, Brüder für immer und ewig. SD Productions, rest in peace, mein Freund. Wir alle und ich behalten dich im Herz für immer und ewig. Doch wir müssen weiter nach vorne schauen, wo dabei eure Weiber uns einen blauen. Die Zeit, sie rennt bis zum Schluss. Die Niederlage, sie kommt. Bruder, liebe ja, die Abrechnung ist da. Hu, hu, hu, hu, hurra! Wir sagen das, was gesagt werden muss. Auf Wiedersehen. Kopfschuss!